ist das Vaterunser auch das wirksamste Gebet. Das Vaterunser ist auch das wirksamste Gebet, weil es das Gottwohlgefälligste ist. Denn wir beten da mit den gleichen Worten, die uns ein göttlicher Sohn vorgesagt hat. Man kann sich kein besseres und auch bei Gott wirksameres Gebet vorstellen als das, dass der Sohn Gottes, der Mensch geworden, den Sohn Gottes selber formuliert hat. Wie oft sagt beim heiligen Johannes vor allem, er predigt nur das, er sagt uns nur das, was er beim Vater gesehen hat.